kurze Soli hatte ich gesagt, das Vibraphon gerade hat mal 30 Sekunden Zeit gehabt, hat sich dann ja auch entsprechend beeilt. School Days hieß das Stück aus dem Jahre 72. Das kommt von einem Konzeptalbum von Gentle Giant. Konzeptalben gehörten ja beim progressiven Rock zum guten Ton, wie die vielen Keyboards im Schrank. Dieses Konzeptalbum Three Friends, da geht es um drei Schulfreunde, die dann bald darauf im Berufsleben ganz verschiedene Wege einschlagen und schon ist es vorbei mit der Freundschaft und für einige von ihnen dann auch mit allen Illusionen. Also ein klein wenig sozialkritisch angehaucht das Ganze. Auf dem Stück gerade, daher wohl auch dieser heitere, fröhliche Ton, herrscht dann allerdings noch eitel Sonnenschein. Ich komme auf dieses Konzeptalbum Three Friends dann in der zweiten Stunde nochmal zurück. Wir hatten vorher noch zwei andere Stücke. Das erste, Timing, aus der Spätphase von Gentle Giant aus dem Jahr 76 nämlich. Und danach das kurze Stück A Reunion aus dem Jahr 73 von dem Album In a Glass House. Von diesem Album auch das letzte Stück in dieser ersten Stunde. Runaway übersetzt sich zwar mit Der Ausreißer, aber musikalisch ist es doch eher eine Wiederkehr des Immergleichen und es beweist, dass Scherben nicht unbedingt Glück bringen, aber immerhin mal einen brauchbaren Rhythmus. Im Soundcheck geht's weiter um 5 nach 2.